Heute Nachmittag, meine Damen und Herren, möchten wir Ihnen den jungen Hamburger Autor David Rutjewitz mit einem neuen Hörspiel vorstellen. In seinem Stück, das den Titel »Mitten in der Masse« trägt, führt er mit viel Sinn für Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung einen von allen postmodernen Hunden gehetzten Durchschnittsversager vor, einen jungen Mann seiner eigenen Generation. David Rutjewitz wurde 1964 in Berlin geboren und wuchs in Berlin, Rom und Hessen auf. Er machte in München ein Verlagspraktikum und in Hamburg eine Lehre als Verlagsbuchhändler. Hier lebt er zurzeit als freier Autor, schreibt Buchrezensionen, Erzählungen, Theaterstücke und Hörspiele. Das Stück »Mitten in der Masse«, das Sie jetzt gleich hören werden, ist seine dritte Arbeit für den Funk. Die Regie hat Norbert Schäffer. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Einfach köstlich, ganz großartig. Ja, sehr gut. Mitten in der Masse. Hörspiel von David Kotjewitz. Der Mensch ist schlecht. Nein, der Mensch ist gut. Er lebt bloß schlecht. Ein Kuss nach Ladenschluss, das ist der schönste Kuss, weil man den ganzen Tag drauf warten muss. Schon morgens früh um 10 möchte ich dich wiedersehen und würde die Uhr am liebsten weiter drehen. Werd doch mal grün, du. Ein Stau nach Ladenschluss. Da-da-da-di-da-da, der Stuss nach Ladenschluss ersetzt mir jeden Kuss. Und wie war's im Büro, im Büro? Na, wie wird's wohl gewesen sein? Telefoniert, diktiert, sortiert, fotokopiert. Noch, und wie war's im Büro? Na, mein Kleiner, sag mal der Mutti, wie war's in der Schule? Wie? Lass das, ich hasse das. Wart ihr auch alle schön brav im Büro? Ja, lieber Weihnachtsmann. Habt ihr auch immer nett gegrüßt auf dem Gang? Ja, lieber Weihnachtsmann. Na, endlich grün. Ein Kuss nach Ladenschluss, das ist der schönste Kuss, weil man den ganzen Tag drauf... Nun lass mich doch mal. Ich mag jetzt nicht. Wann magst du denn? Jetzt will ich in Ruhe Abendessen. Ruhe Abendessen? Anna? Wo bleibt das Bier? Ruhe im Glied, ich will in Ruhe Abendessen. Du, ich hab nicht gerade einen leichten Tag hinter mir. Aber ich, du. Ich hab vielleicht einen leichten Tag hinter mir, das ist unglaublich. Weißt du, ich hab ein paar Mark mehr draufgelegt und dafür die Leichtbauausführung genommen. Das haben sie ganz neu entwickelt, das ist eine tolle Sache. Seitdem sind meine Tage, die sind so leicht, die spüre ich gar nicht mehr. So leicht sind sie. Ja? Sehr komisch. Ja, und du hast vielleicht Humor, du. Toll, wie ein abgetauter Kühlschrank. Bitte. Nicht doch noch Vorwürfe. Vorwürfe? Ich mach dir also Vorwürfe? Nur so. Ja, und diese Vorwürfe machen alles kaputt ständig. Ich kann da nicht mehr zärtlich sein und dann werde ich wahnsinnig wütend, weil du alles. Neulich war es so schön, als wir zusammen geschlafen haben. Ah, du meinst vor 2 Wochen? Und dann fängst du wieder damit an. Weißt du, irgendwann ist mir das auch egal. Mhm. Irgendwann einfach egal. Mhm. Und du bist mir dann auch egal. Ja. Egal. Ja. Und lass ihn dir nicht wieder so lange ziehen. Ja. Ja, aber wie soll ich denn an dich rankommen? Ich meine, du machst dich doch irgendwo unheimlich zu, oder? Ich komm doch gar nicht an dich ran, Mann. Frau. Aber wirklich? Du bist manchmal dermaßen grob, ich verstehe das nicht. Grob? Ich war gut gelaunt. Ha, ha, ha, ha. gut gelaunt, ja? Mal wieder, seit 4 Wochen. Grob. Ich wollte einen kleinen Kuss, einen winzigen kleinen Kuss. Der Kuss nach Ladenschluss. Ich glaube, du merkst manchmal gar nicht, was in anderen Menschen vorgeht. Weil man den ganzen Tag, was ist denn jetzt los? Warten muss. Ich gehe einkaufen. Einkaufen jetzt? Es ist kurz vor 6. Was denn noch? Möchte ich eine Hautcreme, damit ich nicht so grob und rau bin. Ach, du spinnst. Und ich sage Ihnen nicht 15 Mark, ich sage Ihnen nicht 10 Mark, ich sage Ihnen nicht 5 Mark. Nein, ich sage Ihnen nicht 5 Mark und ich packe Ihnen noch dieses Gäbelchen dazu. Und ich packe Ihnen noch dieses Löffelchen dazu und ich packe Ihnen noch dieses Messerchen dazu. Und das ist alles erstklassige Qualität, meine Damen. Das ist nicht irgendein Fujiyama Hongkong-Kram, das ist alles deutsche Wertarbeit, meine Damen. Deutsch, meine Damen. Und das alles nicht für 15 Mark, nicht für 10 Mark und auch nicht für 5 Mark. Nein, nicht einmal für 15 Mark, nicht für 10 Mark und nicht für 5 Mark. Nicht einmal für 15 Mark, nicht für 10 Mark und nicht für... Ach, das ist weich, wollig, molchweich, so richtig kuschelweich und so zart auf der Haut. So richtig. Ah, schäfchenweich. Der Härtetest für harte Männer. Nichts für Memmen, nichts für Weichlinge. Knallhart. Die Zeiten werden härter. In einem vorübergehenden Zustand der Exaltation verschwindet die Außenwelt und damit auch das Gefühl, von ihr abgesondert zu sein. Werden diese Rituale gemeinsam praktiziert, so kommt das Erlebnis der Vereinigung mit der Gruppe hinzu. Solange diese orgiastischen Zustände in einem Stamm gemeinsam erlebt werden, erzeugen sie keine Angst und keine Schuldgefühle. Sich so zu verhalten ist richtig und sogar eine Tugend, weil alle es tun und weil es von den Medizinmännern und Priestern gebilligt und sogar verlangt wird. Es besteht daher kein Grund für ein schlechtes Gewissen, kein Grund, sich zu schämen. Ich wollte eigentlich nur eine Hautcreme. Eine Hautcreme? Nun, soll es für den Herrn persönlich sein oder möchten Sie es verschenken? Eigentlich soll sie mehr für mich selbst sein. Ja, aber dann ist es doch erst recht ein Geschenk. Ein Geschenk, das Sie sich selbst und einem Ihrer empfindlichsten Organe machen. Was? Ihre Haut. Ach so. Welchem Hauttypus würden Sie sich denn zuordnen? Hauttypus? Nun, würden Sie Ihre Haut eher als fettig oder trocken, rau oder empfindlich bezeichnen? Also nicht direkt empfindlich, aber empfindsam. Sehr empfindsam, ja? Ja, doch. Ja, dann kann ich Ihnen Motosoft empfehlen. Ein Produkt der Skin Rescue Forschung zieht sanft in Ihre Haut ein und wird ganz und gar aufgenommen. Ja, Motosoft Hautcreme für den gepflegten Mann von heute. Denn die Zeiten werden härter. Umwelteinflüsse gefährden Ihre Haut von Tag zu Tag mehr. Ihre Haut wird weich und geschmeidig, zart und nachgiebig, duftend und strahlend, wie es die Frau von heute von einem gepflegten Mann erwarten darf. Und da heißt es hart bleiben. Nicht nur Sonneneinstrahlung und ständige Belastung im Beruf machen Ihre Haut das Leben schwer. So cremig, sondern intensiv, auch so behutsam und geschmeidig. Ja, ihre normale Hautcreme. Härter. Molto-Soft. Ich halte das, halt das nicht mehr aus. Ich will doch nur eine Hautcreme. Ich halte das nicht mehr aus. So super soft. Ich halte es. Alle Formen der orgiastischen Vereinigung besitzen 3 Merkmale. Sie sind intensiv, ja sogar gewalttätig. Sie erfassen die Gesamtpersönlichkeit und sie sind vorübergehend und müssen regelmäßig wiederholt werden. Du? Ja. Ja. Du? Hör mal. Ja. Auf. Was? Aber wieso denn? Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren. Hä? Wenn Sie mit dem Leben nicht mehr klarkommen... Buddhismus. Hier findet der Geschundene einen Zuflucht. Wenn Sie mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Buddhismus. Findet der Geschundene einen Zuflucht. Wenn Sie mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Für Nirvana gerechtes Karma. Hier findet der Geschundene. Wenn Sie mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Für Nirvana gerechtes Karma. Hier findet der Geschundene. Wenn Sie mit dem Leben nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Wer hält denn hier wen aus? Ich meine doch nicht dich. Ich meine die Firma. Gibst du mir mal das Müsli? Klar. Der Tag mit einer gesunden Mahlzeit anfangen. Müsli-Fit enthält, was die Natur für eine gesunde Ernährung heranwachsen lässt. Machst du das mal in Toaster? Gib her. Quinoa-Toast. Das Geheimnis der Inkas. Quinoa-Toast. Rätselhaft ist die Geschichte der Inkas. Ausdauer und große Kraft wurden ihren Kriegern nachgesagt. Quinoa-Toast. Ein gewaltiges Reich entstand. Quinoa-Toast. Vielleicht liegt ein Geheimnis dafür im Quinoa-Korn. Reich an Eiweiß, Stärke und Mineralstoffen ist es auch Bestandteil dieses leichten Toastbrotes. Quinoa-Toast. Vollkornbackwaren in Vollendung. Gibst du mir mal den Honig? Honig. Honig enthält neben Frucht- und Traubenzucker wertvolle Wirkstoffe, Vitamine, antibakterielle Stoffe und... Ja, ich weiß. Vielleicht sollten wir einfach mal wieder in Ruhe essen gehen, um alles zu besprechen. Klar, tolle Idee. Oh Gott, ich muss ja los. Kannst du mir noch mal dein Auto leihen? Das Auto schon wieder? Schon wieder. Ich hatte es im letzten Mal. Gestern Abend. Also was nun? Na gut, aber denk an die Zündung. An den Ampeln muss man manchmal aufpassen. Ah, das krieg ich schon hin, Baby. Also, wird's bald. Fahren, du Arschloch. Fahren. Grüner wird's nicht mehr, Mann. Kein Parkplatz hier. Na, fahren sollst du. Fahren, du Arschloch. Fahren, du Arschloch. Fahren. Ralf, ich halte das nicht mehr aus. $375 garantiert. Da kann nichts passieren. Wenn da was passiert. Ein Wahnsinnsgeschäft machen wir da. Eine Gewinnspanne, sag ich Ihnen. Gewinnspanne. Da spannen Sie ab. Telefoniert. Diktiert. Fotokopiert. Sortiert. Markiert. Telefoniert. Kapiert. Kopiert. Diktiert. Geben Sie mir mal die Telefonnummer von Hatzholz. Hatzholz. Moment. Also 347-769-53-869-30-04-7. Sagen Sie mal, das ist doch eine komische Telefonnummer. Ja, jetzt, wo Sie es sagen, kann sein. Vielleicht ist es auch ein Computerfehler. Korrigiert, korrigiert, notiert, fotografiert, diktiert, markiert, kopiert, korrigiert, diktiert, notiert, fotokopiert, sortiert, markiert, kapiert, fotokopiert, ständig Geld und der Terminnöten und Leistungsdruck. Die Folge ist ein Zustand, den wir Stress nennen. Die Reaktion des Körpers auf Stress führt zu einer Dauerrevolution in Stoffwechsel und Nervensystem. Nervophoton hilft dem Körper, diese Belastungen besser zu ertragen. Nervophoton für den aufstrebenden Angestellten von heute. Ja, ja, sehen Sie mal. Rechnung Nummer 34-67-889. Schon wieder nicht rechtzeitig fakturiert. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja, ja. Sehen Sie mal, wer da kommt. Ja. Ja, ja. Nein, nein, nein. Mensch, sind Sie schon wieder mal zu spät? Ja, also ich, also das, das Auto meiner Freundin. Ja, ja, ja. Und die Zündung? Nein, nein, nein. Ja, ja, ja, ja. Die Zündung, nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Aber, ja. Aber, ja. Aber nein. Ich, ja? Ich. Sie, Sie? Nein, nein, nein. Ich will. Ach, Sie wollen? Ausgerechnet Sie? Ja, ich will. Na, na, na, na, na, na, na, das sagt sich so, so leicht. Ich will, ja, ja, ja, aber. Ich will einfach. Ach, Sie wollen einfach? Einfach, einfach wollen, der ist gut. Nein, nein, nein. Ich will gehen. Ach, gehen, Sie gehen. Der ist ja fast noch besser. Der ist ja. Aber das. Nein, nein, nein, nein. Ach, aber das ist ja. Ja, ist das. Oh, ja, ja. Nein, nein, nein. Aber ja doch. Nein, nein. Aber nein. Aber doch, ja, aber ja doch. Nein, ich bitte Sie, nein. Ja, ja, doch, ja, ja, doch, ja. Nein, nein. Ja, ja. Nein. Nein. Nein. Nein. Ja. Ja. Ja. Nein, nein. Er ist weg. Ja, ja, ja. Einfach, er ist weg, ja. Weg. Nein. Einfach weg. Telefoniert, fotografiert, diktiert, kopiert, diktiert, ausrangiert, telefoniert, ausrangiert, telefoniert, kopiert, notiert, fotokopiert, ausrangiert, telefoniert, ausrangiert, kopiert. gleich Aktion, ist gleich Erfahrung, ist gleich Sein. Aktion ist Erfahrung, ist Veränderung, ist Sein. Du musst dich nur auf deinen Atem konzentrieren. Sie haben einfach so gekündigt? Aber, wie kommt denn das? Haben Sie Probleme gehabt? Naja, was heißt Probleme? Es ist Ihnen alles schwerer gefallen? Ja, leicht. So richtig leicht, das ist mir ja auch nie gefallen. Aber irgendetwas hatte sich verändert? Irgendetwas sicher. Einiges. Die Fahrpreise waren wieder erhöht worden. Und Frau Wessel hatte das Parfum gewechselt. Aber das sind ja die kleinen Veränderungen des Alltags. Ja. Und? Ja, und meine Mutter. Sie rief nicht mehr freitagabends an, sondern donnerstags. Ihre Mutter? Ja, sie sagte, sie fühle sich donnerstags immer so einsam. Einsam? Ja, einsam und allein. Das Haus habe Ohren, die Schritte halten in den Zimmern. Und nach der Toilettenspülung ihrer Nachbarin könne sie die Uhr stellen. Das hat sie ganz krank gemacht. Von der Küche ins Schlafzimmer, vom Schlafzimmer in die Stube. Schlafzimmer. Ja, und dabei war ich donnerstags so erschöpft, weil wir ja die Verkaufssitzung haben. Und wenn ich die S-Bahn verpasste, dann rief meine Mutter umsonst an. 10 Minuten später versuchte sie es dann erneut mit unterdrücktem Weinen in der Stimme. Tja. Mutter, einsam, das Schlafzimmer. Hatten Sie denn ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen? Naja, also ein schlechtes Gewissen nicht direkt. Höchstens wegen der Telefonrechnung, ja. Sie hat das regelmäßig angedeutet. Es wird ja alles immer teurer. Aber wenn ich dann anrief, war sie nicht da. Oder sie hatte gerade etwas auf dem Herd und versprach zurückzurufen. Die Problemstellung ist komplex. Schon das allgemeine Bildungsniveau ist verheerend. Die Jugend verdankt ihre geschichtlichen Kenntnisse bestenfalls Asterix und Obelix, ihr technisches Wissen Perry Rhodan. Was uns Büchner und Heine waren, die Romantiker und die Naturalisten, sind ihnen die sogenannten klassischen Filme Hollywoods. Ein trauriges Kultursurrogat. Wir kommen mit Schlagworten wie Burnout, Sinnkrise, innerer Kündigung nicht weiter, ob wir als Betriebspsychologen tätig sind oder als Sozialpädagogen. Überall starrt uns dasselbe Problem an. Ich möchte daher das Wort der Wertkrise in die Debatte werfen. Eine Krise, die am schönsten mit dem Werbeslogan einer Zigarettenfirma beschrieben wurde: mehr Geschmack bei weniger Werten. Na sicher, ich hätte die Stellung bei Konform nicht annehmen müssen. Aber auch meine Mutter sagte, und was blieb mir am Ende anderes übrig? Na, wenn Sie schon mal gekündigt haben, dann fahren Sie einfach mal ein bisschen weg. Mal raus aus dem Alltag, Tapetenwechsel, frische Luft um die Nase. Nicht immer denselben Trott. Nicht auf die Dauer hilft noch Power. Also, lassen Sie sich nicht so hängen. Hallo? Hallo, Schatz. Na, wie war dein Tag? Mein Tag? Dein Tag? Ich gehe erst mal in die Küche, leider gehört mir ja der Tag nicht alleine. Schatz? Was ist denn das hier? Was ist denn hier passiert? Schatz? Was ist das hier? Oh, tatsächlich, das ist aber... Oh Gott, das ist aber sehr nass. Ich, weißt du, ich wollte vorhin den... ich habe den Kühlschrank abgetaut. Gott, den muss man doch vorher leer räumen. Jetzt ist alles eingeweicht, der schöne Käse und die leckere Pizza. Schau dir das mal an. Ja, tut mir echt leid. Ach, tatsächlich, na, wer hätte das gedacht? Und ich hatte mich so auf die Pizza gefreut. Ich habe das ganze Seminar nur durchgestanden, weil ich die Pizza vor Augen hatte. Lecker belebt mit Pilzen und Champignons und der Teig wird so wunderbar kross und dazu der Duft des geschmolzenen Käses. Und dann dachte ich doch tatsächlich, dass wir zwei... Pizza essen. Ich wollte bloß den Kühlschrank abtauen. Den Kühlschrank abtauen? Den Kühlschrank abtauen, was soll denn das eigentlich schon wieder heißen? Ja, was soll das heißen? Soll das etwa eine deiner dummen Anspielungen sein? Kühlschrank abtauen, nur weil ich gestern Abend mal... Mir ist eben nicht jeden Abend danach. Deshalb bin ich noch lange kein Kühlschrank, den man einfach mal so abtauen kann. Aber ich dachte bloß, weißt du, das Eis und die Stromrechnung... Ich bin kein Kühlschrank, ich habe auch meine Gefühle und man kann nicht einfach so... Ich werde das nicht zulassen, dass du so auf meinen Gefühlen rumtrampelst. Du, hör mal. Ach du. Du, ich. Du, ja, du, immer du. Du? Ja, ich. Die schöne Pizza ist ein nasser Schwamm. die ganze Küche ist eingesaut und das Auto bestimmt auch mal wieder nicht vollgetankt und dieses Strukturalismusreferat. Und du glaubst, du tauschst einfach mal so eben den Kühlschrank ab. Ich weiß selbst, was ich zurzeit nicht. Ich. Ja, du, ich halte das nicht mehr aus. Du? Du? Ich halte das nicht mehr aus. Du hast doch noch nie was ausgehalten. Aber ich. Ja, ich. Ich hau ab. Dich, spinnst du? Jetzt kommst du wohl mit der Tour. Das ist keine Lösung. Du bist doch nicht mal 14. Was denkst du denn? Wo willst du denn hin? Egal, Hauptsache weg. Weg, weg! Gehen. Sie gehen. Der ist ja fast noch besser. Aber das? Nein, nein, nein. Nein. Frische Luft um die Nase. Nicht auf die Dauer hilft nur Power. Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Was denkst du denn? Ja, wie soll ich denn auf dich eingehen? Ja, wie soll ich denn auf dich eingehen? Wie soll ich denn auf dich eingehen? Rüben, Algen, Bierhefe. Eigentlich bräuchte ich ja wirklich eine Hautcreme. Naja, was soll's. Eier, Spinat, Linsen. Hast du auch nichts vergessen? Ja, Kresse, Bierhefe, Milchprodukte. Ja, könnte ich ja eigentlich auch da kaufen. Ja, Soja, Champignons. Nein, das ist jetzt aber alles. Endlich. Ich sitze im Zug durch Frankreich. Reich. Ich liebe Zugfahren. Allerdings hatte der Mann im Reisebüro recht. Freitagnacht sollte man nicht durch Frankreich fahren. Alles voller Soldaten. Ich schreibe dies so gut wie blind, denn das ganze Abteil ist voller schlafender Franzosen, die aber trotzdem ständig rauchen. Man hat auch wenig von der Landschaft. So nachts. Peut-être avez une cigarette? Comment? Une cigarette, s'il vous plaît? Bien sûr. Ich bin in Spanien. Ich halte es nicht aus. Ich bin in Spanien. Und jetzt? In Barcelona. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Überall Spanier. Ich sitze auf einem kleinen, wasserumgebenen Rondell. Die Sonne küsst meine Stirn. Und die Möwen, die sich bei uns grau in den Nebel mischen, glänzen weiß im gleißenden Licht. Die Tauben sind allerdings auch hier so fett, dass ihr Bauch bald auf dem Boden schleift. In der Rezeption des Hotels liegt ein alter, abgegriffener Spiegel. Dort las ich, dass das Paarungsverhalten der Graugänse gestört sei. Die Ganter kopulieren unkontrolliert, wegen dem Stress. Die Gänse brauchen mehr Landluft, so hat man festgestellt. Aber zu Ausflügen können sie sich wegen der guten Fütterung in der Stadt immer seltener aufraffen. Und das mit der Fütterung... Das ist auch wieder eine Folge der Rentnerschwemme. Wie so vieles. Na egal. Ich bin in Spanien. Das ist der Musenkuss, weil ich ein Leben lang... Okay, and going from this great Picasso rope into surrealism, we now face a famous painting entitled Time. And now is the question. What's the name of the famous fellow who painted this one? Okay, one further clue. He died just a month ago and is well known not only for his eccentric moustache, but also for his eccentric behavior. Anybody around here have an answer? Could that be Dali? Dali! Dali! That's perfect! That's great, Nora! Another 2 points for Nora, who thus runs her score up to 26 points and becomes a serious competitor of Mr. Toland. Watch out, Mr. Toland. This girl's really bright! All right, this painting is by Dali, the international well-known Spanish artist. True. Sì? Disculpami. Puoi aiutare? Donde el Hotel Plaza Real. Ah, el Hotel Plaza Real. Este es muy fácil. Siempre por la derecha, uh-huh. Siempre. Y hay una calle a la izquierda, pero esta no. Uh-huh. Siempre por la derecha. Y después ves una otra calle a la izquierda, pero esta también no. Te vas siempre, siempre, siempre por la derecha. Y ves un gran edificio en el fondo, pero esto no. Te vas siempre por la derecha. Ajá. Comprendo. Siempre a la izquierda en el fondo. No, siempre por la derecha. Y ves una calle a la izquierda, pero esta no. ¿Sí? Te vas siempre, siempre, siempre por la derecha. Ajá, por la derecha, comprendo. Ajá, comprendes, pero sí. Cuando ves un gran edificio en el fondo, sí. Un gran edificio, sí. Esto no, siempre ajá. Por la derecha. Ajá. Ja, ich beschäftige mich hier mit aller Hand. Mit aller Fuß erst recht. Heute habe ich 4 Stunden mein Hotel gesucht. A la derecha, a la izquierda. Wenigstens lernt man so die Leute kennen. Siehst, ich mache richtig Urlaub. Und Zeit hat man mehr als genug. Man braucht sich um nichts zu kümmern. Ich meine, den Abwasch muss man machen. Selbst die Schuhe kriegst du hier auf der Straße geputzt. Ich gehe viel ins Museum. Morgen würde ich nach Sevilla fahren. Ja, ich bin wirklich dabei, mich selbst zu entdecken. Ja. Schade, dass wir uns nicht noch einmal gesehen haben, bevor ich losgefahren bin. Ich habe versucht, dich bei deinen Eltern anzurufen. Aber da war natürlich immer besetzt. Besetzt? Oh, da klingt das jetzt wieder vorwurfsvoll. Ich habe versucht, dich bei deinen Eltern anzurufen. Immer versuchst du mich bei meinen Eltern anzurufen, obwohl du doch ganz genau weißt. Ich habe versucht, dich nicht anzurufen, aber leider war immer besetzt. Nein, ich habe nicht versucht, dich anzurufen. Ich habe nicht versucht, dich anzurufen. Es ist ja sowieso immer besetzt. Doch, immer. Meistens. Wahrscheinlich ist es dir ja auch ganz recht, wenn ich mal weg bin. Du willst ja auch deine Ruhe haben. Ich stand dir immer im Weg, wenn du dich selbst gesucht hast. Und wahrscheinlich bist du wirklich froh, dass ich jetzt endlich abgehauen bin, dir nicht mehr hinterherlaufe. Hm? Ich laufe ja hinterher. Was denn sonst? Die ganze Zeit. Ich laufe ja hinterher und krieg noch einen Tritt. Warum ruf eigentlich immer ich an? Schreib auch noch Briefe. Bin doch kein Idiot. Nee, nicht mit mir. Die wird sich umgucken. Die kann sich umgucken nach einem anderen. Nicht mit mir jedenfalls, nicht mehr. Bin doch... Un café con leche, por favor. Un café con leche, por favor. Alemann? Café mit Milch? Sí. Von wo du kommst? Nicht Café, Hamburg. Deutschland, schönes Land. Ich gehe arbeiten in Stuttgart. Ach. Sauber, schön. Ich dreck wir hier. Ja, Deutschland ist schön. Es ist wirklich sehr schön. Du Deutscher? Mhm. Hitler, guter Mann, ja? Nein, Hitler ist kein guter Mann. Wirklich Hitler ist starker Mann. Europa geeint, Spanien viel geholfen gegen Kommunismus. Nein, der Hitler ist schlecht, wirklich ganz schlecht. Du Deutsch, ich dir Kaffee schenken, nein, ja? Nein, bitte nicht. Doch, ich dir schenken. Wir in Spanien immer schenken. Ein Volk und immer froh. Nein, wie Deutschland bei Hitler. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, aber... Hallo? Mensch, von wo sprechen Sie denn? Hallo, ich bin jetzt in Sevilla. Ich war in Barcelona, jetzt will ich mir mal Andalusien ansehen. Andalusien? Ja, Andalusia. Hallo? Da haben Sie sich ein schönes Eckchen ausgesucht. Was? Andalusia, da verstehen die Menschen noch zu leben. Corridas, Bodegas, Tinto de Verano und die Frauen. Sowas gibt's ja bei uns gar nicht mehr. Ja, sicher. Hallo? Hallo. Ich wollte Ihnen erzählen, ich hatte nämlich einen Traum. Ja? Gestern Nacht, wissen Sie, ich hatte meiner Freundin einen Brief geschrieben, oder besser schreiben wollen und... Was sagen Sie? In Córdoba sind Sie? Nein. Da möchte ich unbedingt die Mesquita ansehen. Nein, nicht Córdoba, ich bin in... Das ist das Lärm. Also, die Mesquita in Córdoba, das könnt ihr erleben. Hallo. Das ist ja die Sierra Nevada gleich nebenan, da gibt es ein traumhaftes Parador. Veltas. Oder so heißt der Ort. Nicht ganz billig, aber ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Hallo? Ich kann Sie nicht verstehen. Hallo? Und eine Corrida müssen Sie sich unbedingt ansehen. Das ist zwar zugegebenermaßen eine recht blutige Angelegenheit, aber sehr eindrücklich. Was? Das sollten Sie nicht verpassen. Wirklich, noch ein archaischer Ritus, der letzte vielleicht, der in dieser Form noch in Europa praktiziert wird. Also... Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Ich wollte Ihnen ja eigentlich von meinem Traum... Rufen Sie doch nochmal an, wenn Sie eine ruhigere Telefonzelle gefunden haben. Hallo? Was? Rufen Sie nochmal an. Na gut, Telefonzelle. Und hier mal eine ruhige Telefonzelle. Telefon und Publikum, tranquilo. ¿Te gustan las chicas españolas? Las chicas, sí, muy bien. Son muy bien desarrolladas, ¿eh? sí, muy bien. ¿Tienes un cigarrillo? Sí, muy bien. ¿Un cigarrillo? Sí, momento. En Sevilla ist alles anders. Auf den kleinen Plätzen stehen die Mädchen, klatschen die Sevillaner. Dann beginnt eine mit rauer Stimme zu singen. In den Bodegas spielen junge Kerle mit breiten Schultern traurige Lieder. In ihren Augen blitzt ein Feuer, das mir so fremd ist. In Sevilla ist alles tranquilo. Aber ruhig ist es nicht. Die Mofas dröhnen durch die engen Gassen. Alte Frauen schreien von Fenster zu Fenster. Tausend Fernseher und Kofferradios kämpfen um die Beherrschung der Hinterhöfe. An dem Lärm bleibe ich alleine. Ich schlafe praktisch auf dem Dach, in einem kleinen Aufbau. Es ist das billigste Zimmer. Manchmal unterhalte ich mich mit der Frau, die das Hotel leitet. Sie macht sich Sorgen um das Loch in meiner Hose. Aber ich habe ihr gesagt, das sei jetzt Mode. Das hat sie beruhigt. Where are you from? From Germany. From Germany? Well, me too. Where from in Germany? From a very little town in south from Stuttgart. Oh, Stuttgart. You know, I know this region very well, honey. Ja, es ist einsam, so zu reisen. Einfach in eine Stadt zu fahren. Obwohl, heute Morgen habe ich sogar ein Mädchen kennengelernt. Sie kommt irgendwo aus der Nähe von Stuttgart. Nachher sind wir verabredet. Sie ist nett. Obwohl ich diesen Dialekt ja nicht abkann. Schwäbele, Knäbele, Mädele. Es hat irgendwie sowas Infantiles. Ich kann die Einsamkeit nur schwer ertragen. Obwohl ich weiß, dass sie mir gut tut. Ich habe sogar wieder angefangen, Gedichte zu schreiben. Ach so, heute Abend muss ich unbedingt eine ruhige Telefonzelle finden. Ruhig und Spanien, das sind ja so zwei Sachen. Verkauf dein Fleisch an die Armen der Welt. Oder sei wie der Mann vor dem Brunnen mit der Zeitung. Untersuche die Entwicklung der Haltungsschäden anhand antiker Statuen. Aber halt dein Maul, wenn es zur Sache kommt. Dime, señores. Un café con leche, por favor. Hey, hallo. Auch ein Café? Un otro café con leche, por favor. Mensch, du kannst ja bueno, Spanisch. Dos cafés sí, sí, sí, sí, sí, ich komme so rum. Was schreibst du denn da? Schreibt so Gedichte. Was? Richtige Gedichte? Oh, richtige Gedichte? Nee, was heißt richtige Gedichte? Na das komm, ist, zeig mal. Nein. Doch, zeig mal. Dieser Zug wird mein Leben kosten. Das Quietschen der Bremsen hört nicht auf. Wie eine Kniescheibe ohne Knorpel fließ ich als Fluss ohne Lauf. Sauber. Naja, also... Sag mal, was heißt denn das, wie eine Kniescheibe ohne Knorpel? Wie eine Kniescheibe ohne Knorpel, ja, das ist eine Metapher. Das ist eben so ein Gefühl manchmal. Im Zeitalter der Das musst du so lesen. Tech reprodes, Kunst, Kuku, Kunst. Ach so. Mira, Kunst, yo tengo dos cafés Kunst. Aquí, ¿para quién son? Kuku. ¿Quieren Im café? Art, Tech repro, Time. Art, Tech repro, Time. Was ist denn das? Das ist heute, carajo, jetzt. ¿Quién ha encomendado ese café, carajo? Ich bin ein richtiger Lyriker. Oh esta gente me pone de mala leche, ese turista de, man das noch mal de mierda. So. Los carbones de su abuela. ¿Por qué no me dicen? Y van a pagar lo mismo, ¿eh? Ja. Hallo? Hallo? Hallo? Ich bin's wieder. Ja? Ich hab jetzt eine ruhige Telefonzelle gefunden. Schön. Ja, ganz ruhige Gegend hier. Wirklich keine Menschenseele in der Nähe. Sind Sie denn immer noch in Cordoba? Nein! Haben Sie die Mesquita schon gesehen? Ich bin in Sevilla! Ich wollte Ihnen einen Traum erzählen! Was, Traum? Träumen können Sie überall, aber die Mesquita und die Alhambra... Was? Haben Sie denn wenigstens einen vernünftigen Reiseführer? Also, den DTV-Merian kann ich Ihnen jedenfalls wärmstens empfehlen. Verfasst von erfahrenen Autoren, voll praktischer Tipps. Ja, hören Sie, ich habe nicht so viel Kleingeld. Also mein Traum, der ging so, dass ich... Ja, mein Traum, der ging so, dass ich plötzlich aufwachte und mein Freund Rainer neben mir saß. Der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Mal ganz langsam. Sie wollen also Ihren Traum erzählen? Ja. Aber was ist das mit Ihrem Freund? Das haben Sie nie erzählt. Er ist gestorben? Ja, gestorben vor Jahren schon. Aber nur in diesem Traum. Also in echt lebt er noch. Hallo? Oh, nur im Traum war er gestorben. Und zwar hatte ihn mein Bruder bei einem Autounfall umgebracht. Bei einem Autounfall. Er war Jahre in einer Klinik gewesen und jetzt kam er zu Besuch. Und es war klar, dass ihn nicht sein Vater getötet hatte, sondern mein Bruder. Und er war ganz komisch, so anhänglich. Fast wie ein kleines Kätzchen. Langsam, also... Rainer war gestorben. Rainer, mein Freund. Ja. Ja, aber eben nun doch nicht. Und nun, hören Sie, hier stehen plötzlich Leute vor der Telefonzelle. Die gucken mich so an. Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Sie sind natürlich aufgeregt, aber wenn Sie so durcheinander erzählen, verstehe ich Sie nicht. Aber hier sind Männer, so junge Kerle, die stehen um die Telefonzelle rum. Ruhig, ruhig, also... Rainer war wieder da. Ja. Kam Ihre Mutter in dem Traum vor? Meine Mutter? Ja. Also meine Mutter nicht direkt, aber eine ältere Frau. Sie war schön, verführerisch schön. Aber als ich ihrem Gesicht näher kam, da war es plötzlich alt und behaart. Und diese Menschen hier, die, hören Sie, die wollen jetzt in die Zelle rein. Die Mensch, es ist doch Ihr gutes Recht zu telefonieren. Sie dürfen in dieser Zelle sein. Es ist eine öffentliche Zelle. Die kommen hier rein. Die haben Messer, so Klappmesser. Die geben mir an die Taschen, die nehmen mein Geld. Niemand will Ihr Geld. Sie müssen Vertrauen haben. Ich werde beraubt. Die haben mir alles weggenommen, alles. Aber wirklich beruhigen. Atmen Sie mal ganz tief durch. Aber mein Geld, mein Pass, die Schecks. Durchatmen. Wie soll ich denn Ihren Traum verstehen, wenn Sie... Aber das war kein Traum. Die waren hier in der Zelle und ich habe keinen Pfennig mehr und... Sie fühlen sich also bestohlen. Ich bin bestohlen worden. Meine Schecks. Das könnte natürlich ein Schlüssel zu Ihren Problemen sein. Oh. Können Sie denn mal beschreiben, wie dieses Gefühl... Hallo, hören Sie, hallo. Sie können doch jetzt nicht weg sein. Jetzt, wo ich Sie wirklich brauche. Wo sind Sie? Warum sind Sie nicht mehr da? Ich bin so ein Idiot. Wie kann man denn nur so ein Vollidiot sein? So ein Idiot. Die haben mir alles weggenommen. Die haben mir alles weggenommen, alles. Die haben mir alles weggenommen. Siempre, siempre por la derecha, siempre por la derecha. Y en el fondo no tiene ganas de directicio, pero esto no, siempre por la derecha. Me gustan las chicas españolas. Hitler Gutermann, ja? Die haben mir alles weggenommen. Die haben mir alles weggenommen, alles. Die haben mir alles weggenommen. Ah, las chicas españolas. Me gusta, ne? Las chicas españolas. Was ist los mit dir? Ich weiß auch nicht. Vielleicht... Du? Ja, aber das Geld und alles, das ist weg. Ja. Ja, ich mag dich. Was? Du magst mich? Mich magst du mich? So einen Vollidioten wie mich? Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Ja, ne? Im Zeitalter der technischen Barkeit, Tech-Repro, des Kunst. Von nichts kommt nichts. Das ist ein alter Tantenspruch. Und das ganze Universum widerlegt ihn tagtäglich. Mitten in der Masse. Hörspiel von David Kotjewitz. Es sprachen Stimme Ulrich Pleitgen, der junge Mann Sven-Erik Bechtolf, das Mädchen Margret Straßburger, der Verkäufer Douglas Welbert, der Mann Holger Malich, die Frau Evelyn Hamann. Außerdem der Walde Faria, Adolfo Sova, Katharina Matz, Esther Schweizer, Sibylle Bertsch, Klaus Fuchs, Hans Kahlert und Lutz Michael. Ton Christian Kühnke, Technik Suse Wöllmer, Regieassistenz Vera Wildgruber, Regie Norbert Schäffer. Eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahre 1990.